Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Nächster Halt. Na? Na? Na? Gibt keinen nächsten Halt. Wie, es gibt keinen nächsten Halt? Nee. Müsste man ja zusätzliches Geld in die Hand nehmen, um auch noch eine individuelle Ansage zu programmieren. Okay. Warum? Naja, weil wir nicht mit dem vorgesehenen Verkehrsmittel unser Ziel erreichen. Achso, ja, willkommen im Schienenersatzverkehr-Podcast Folge 421. Ich wollte schon sagen Busnummer 421, aber wenn es ein Schienenersatzverkehr ist, hat der ja gar keine Nummer. Was eine Logik. Da siehst du mal, bringst mich schon jetzt durcheinander mit einem Schienenersatzverkehr. Was ist eigentlich ein Schienenersatz-Podcast? Müssen wir das hier jetzt transkribieren und nur den Text veröffentlichen? Oder jagen wir das dann danach durch so eine computergenerierte Vorlesestimme? Hallo. Dies ist ein automatischer Podcast. Genau. Ja, du wolltest über Schienenersatzverkehr reden. Ich wollte nie über Schienenersatzverkehr sprechen. Ich habe nur darüber sinniert, dass diese Podcast-Folge wegen fortgesetzten fahrlässigen Schienenersatzverkehrs möglicherweise unter Umständen ausfallen könnte, weil entweder der Bus nicht kommt oder meine Nerven dran glauben müssen. Achso, das heißt, die Folge ist jetzt eigentlich schon durch. Ja, wir können, keine Ahnung, wir können ja über den Irrsinn, für mal so Service-Podcast, alle Menschen, die sich nicht im Süden Deutschlands auskennen, können ja mal die Orte Stuttgart-Vaihingen und Bohndorf in ihre Google Maps eingeben und sich fragen, wie man auf die bescheuerte Idee kommen kann, die komplette Strecke durch einen Bus ersetzen zu lassen. Okay. Ich hätte noch eine andere Idee. Du hast noch eine andere Idee. Ja, du hattest doch mal irgendwann dieses How to Betify Your Life. Ja. Lass uns doch How to Improve the Schienenersatzverkehr. Was kann man tun, damit der Schienenersatzverkehr besser ist? Oh. Also, okay. Ganz kurz. Korrekte Ausschilderung, korrekte Informationen, informierte Busfahrer. Richtig hilfreiche Schilder ist klar. Brauchen wir, glaube ich, nicht besprechen. Also, wir nicht. Korrekt gut funktionierende Schilder gibt es allerdings auch nur, weil der Schienenersatzverkehr seit dem 1.1. läuft und wahrscheinlich findige Pendlerinnen und Pendler die Schilder mittlerweile so gedreht haben, dass sie verständlich sind. Das war nämlich am Anfang nicht so. Okay. Und es ist auch. Ja, erzähl die Geschichte. Nein, also tatsächlich, man muss in Stuttgart-Vaihingen, wo der Schienenersatzverkehr beginnt. Das ist ein süßer kleiner Regionalbahnhof in Stuttgart. Also nicht so ein klassischer S-Bahn halt mit zwei Gleisen, sondern der hat sogar fünf Bahnsteige auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5 hat er. Und Gleise hat er sogar noch mehr, weil es da auch Dingsanschluss gibt. Und da muss man raus und dann muss man runter und man muss dann wandern. Das sind also ähnliche Verhältnisse wie am Stuttgarter Hauptbahnhof, wo man seit vielen, vielen Jahren wandern muss, um zu den Gleisen zu kommen. Muss man jetzt auch wandern, um zum Schienenersatzverkehr zu kommen. Und die Ausschilderung ist, sie sagt, wenn man die Treppen runterläuft, dann wie an jedem guten Bahnhof hat man die Entscheidung rechts oder links. Als guter Deutscher will man ja rechts marschieren, deshalb hat man die Schilder auch in Richtung rechts gemacht, aber man muss nach links laufen. Irgendwann hat man dann den Pfeil nach rechts, einfach der Pfeil nach rechts, man hat die Schilder nicht ausgetauscht, sondern die sind so mit so Klebeband geixt worden. Also nehme ich mal an, dass sich da irgendwelche Pendler am Ende sogar selber geholfen haben und es noch nicht, weil, also wenn ich die Bahn wäre und ich falsch beschildere, würde ich ja irgendwie, dann müsste ich ja die Kapazitäten haben, das danach richtig zu beschildern, statt dann X drüber zu kleben. Also würde ich sagen, dass das Selbsthilfe ist. Selbstermächtigung quasi. Okay. Ja gut, ich meine, manchmal hilft der Pendler sich gegenseitig halt. Helfen sich die Pendler gegenseitig. Ich hatte den wunderbaren Fall in Halle an der Saale. Von dort wollte ich nach Leipzig. Jetzt kann man natürlich am Hauptbahnhof dort wunderbar in die S-Bahn einsteigen und fährt dann ganz geschmeidig nach Leipzig. Ja. Es gibt zwei Optionen, entweder die S5. Ja. Die hält dann unterwegs noch an ein paar Milchkannen und nimmt auch noch solche kleinen Perlendörfer mit, so wo man Dresden nie hin möchte, Schkeuditz und Co. Ja. Mhm. Oder es gibt eben die S5X. Mhm. X steht für extremely schnell. Mhm. Und damit hältst du dann quasi nur an der Messe Halle, Flughafen und Messe Leipzig. Und ansonsten hältst du nicht. Mhm. Also du fährst halt ernsthaft S-Bahn, also Schnellbahn. Es gibt also kein Halten beim Fahren. Es gibt ansonsten keine Haltestellen auf dieser Strecke, genau. Ja. Also du fährst die wichtigsten Elemente an Messe, Flughafen, Messe. Und hoffentlich die beiden Städte. Ja, natürlich, die Endhaltestellen halt. Das ist stimmt nicht ganz, die S5X fährt in der anderen Richtung noch. Wo fährt denn die noch hin? Die fährt noch ganz weit raus. Aber also Halle ist auf jeden Fall die Endhaltestelle. Und zwischen Halle und Leipzig sind nur drei wichtige Haltestellen. Hinten raus fährt die, glaube ich, echt noch ziemlich weit. Wen es wirklich interessiert, der soll das sich jetzt bitte selber googeln. Mhm. Und ich fuhr eines schönen Tages vom Hauptbahnhof Halle, wollte ich nach Leipzig fahren. Ja. Denn ich war im Kino mit meinem Schwiegervater in Oppenheimer. Mhm. Und wollte dann nach Hause und dachte mir, ja gut, S-Bahn. Lief dann so in den Hauptbahnhof rein und las schon, es gäbe einen Schienenersatzverkehr. Mhm. Dieser Schienenersatzverkehr fuhr allerdings dann nicht, wie gedacht, irgendwie vorne draußen oder oben am Busbahnhof. Nein, er fuhr direkt oben am alternativen Ausgang des Hauptbahnhofs vor der Tür. Ja, ja gut, das in Leipzig der Ausgang alternativ ist, das wundert jetzt auch keinen. Ja, es war in Halle. Das wundert einen schon. Auf alle Fälle saß dort ein junger Mann auf dem Boden. Es war sommerlich. Wir erinnern uns, Oppenheimer war jetzt kein Winterfilm. Mhm. Und ja, der saß da und erzählte dann natürlich allen Menschen, die ankamen, gab er quasi so seine Tipps, weil der Bus, der da kam, war nicht der Bus, der da kommt. Ja. Es gab nämlich an einer einzelnen Bushaltestelle zwei Busse, auf denen jeweils drauf stand Schienenersatzverkehr. Mhm. Und du musstest quasi ein kleines Schildchen am Bus selber entdecken und finden, um rauszufinden, welches dein Bus ist. Ja, gut. Jetzt vermute ich mal, dass es die Situation war, dass, also es waren wahrscheinlich irgendwie zwei Busse, aber beide in die gleiche Richtung hoffentlich. In eine ähnliche Richtung, sagen wir es mal so. Es waren zwei Ersatzverkehre. Ja. Es war der eine, der quasi zum Flughafen fuhr, von wo aus man in eine S-Bahn steigen konnte, um dann, ja, und es war ein zweiter, der in eine andere Richtung, auch Richtung S-Bahn fuhr, wo man allerdings dann nicht nach Leipzig gekommen wäre, sondern in eine andere Richtung, in Richtung Delitzsch, glaube ich, hoch, oder Richtung Wolfen, oder so. Also in irgendwie Richtung Norden raus, glaube ich, war es. Okay. Naja. Auf alle Fälle nicht unbedingt angenehm, im Falschen zu landen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Deshalb bezahlt tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer es bezahlt, wahrscheinlich die S-Bahn Stuttgart bei uns. Also die bezahlen Menschen dafür, dass sie diesen Job machen, Tipps zu geben, in welchen Bus man einsteigt. Weil aktuell hat man es geschafft, dass wir nicht darüber reden, dass eine Linie einen Schienenersatzverkehr hat und auch nicht, dass zwei Linien Schienenersatzverkehr haben, sondern dass drei Linien Schienenersatzverkehr haben. Und wenn man dann entlang der Strecke steht, dann geht das natürlich in beide Richtungen auch noch. Also insgesamt sechs mögliche Busverbindungen, die an einem einzigen Masten halten und wo man nie so genau weiß, welche Richtung fährt dieser Bus jetzt? Fährt er schnell? Fährt er langsam? Welche Sprache spricht der Busfahrer? Das will ich den Busfahrern ja gar nicht und Busfahrerinnen gar nicht vorwerfen, aber es ist nicht sehr hilfreich, wenn sie kein Schwäbisch sprechen. Okay. Ja, also es ist abenteuerlich. Also es ist richtig. Du hast gerade schon einen wichtigen Tipp gegeben. Er fährt schnell oder langsam. Gibt es denn da so einen speziellen Bus, der da irgendwie eine spezielle Geschwindigkeit fährt? Vielleicht so ein Meditations- und Entschleunigungsbus? Also, wo du dann auch deine Lebensentscheidungen vielleicht überdenken kannst, weißt du, wo du nach Hause kommst von einem Tagewerk und denkst so, fuck, war das ein schlimmer Tag, ich sollte vielleicht meinen Job kündigen. Im schnellen Bus wirst du dann irgendwann angerempelt und hast dann gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Dann bist du zu Hause und zack, bist du wieder im Alltagstrott, weil du musst dann noch dein Essen machen, dies machen, das machen. Möglichst noch die Kinder irgendwie versemmeln und ins Bett bringen. Keine Ahnung. Was arbeitende Menschen, die das Haus verlassen, tun? Ich habe ja Homeoffice. Aber ja, also du weißt, was ich meine. Und wenn du jetzt aber so einen Meditationsbus hättest, was ist so ein Entschleunigungsbus, so ein Schienenersatzverkehr, Deluxe, ja. Das wäre doch eine Idee. Das wäre eine Idee. Das Problem ist, also in meiner konkreten Situation ist es ja so, dass der Schienenersatzverkehr ja durch den Stuttgarter Speckgürtel fährt, im weitesten Sinne. Mhm. Also diese ganzen Örtchen und Kleinstädte von etwa 10.000 Einwohnern, Pi mal Daumen, wo sich dann aber auch der schwäbische Mittelstand noch Fabriken hingesetzt hat. Oder Konzernzulieferbetriebe oder so Konzernzentralen von Unternehmen, die Rechenmaschinen herstellen, so das Kaliber, das findet man da auch. Das heißt, du fährst da durch die geballten architektonischen Albträume der deutschen Mittelschicht. Da ist bei mir mit Entschleunigung nichts und Entspannung und Meditation. Da meditiere ich höchstens darüber, wie man das am besten anzündet, damit es die Augen nicht zum Brennen bringt. Okay, das heißt, man müsste die Scheiben dann auch verdunkeln, würde ich. Ja, mindestens. Also ich möchte ja nicht schlecht über deutsche Architektur sprechen, aber es gibt an einem dieser Orte von, wie gesagt, stellt euch so das, euer Mittelschichtsviertel nur als komplette, bei euch, wo ihr wohnt, vor, nur so als komplette Stadt von 10.000 Einwohnern mit so einem Kreisverkehr, wenn man reinfährt. Und es gibt tatsächlich eine Stadt, wo eine gläserne Pyramide am Ortseingang steht, als Gewerbeimmobilie. Ich glaube, da ist irgendwas mit Fliesen drin. Also, bitteschön, wer da nicht Hass auf den Kapitalismus spürt, der spürt echt gar nichts mehr. Ist es der Kristallpalast von Sindelfingen, den du meinst? Wie hieß das? Der Glaspalast in Sindelfingen ist eine Sporthalle. Ja, genau. Das ist keine Gewerbeimmobilie. Stimmt. Ach so. Und der ist architektonisch jetzt auch nicht so, also der ist nicht hübsch, aber er ist auch... Naja, Sport ist aber auch Kapitalismus, also Sport ist immer auch Kapitalismus. Also, ja, es sei denn, die DFL entscheidet sich dagegen, dass Investoren bei ihnen einsteigen. Weil man muss dazu sagen, dass alles anzuzünden, aber das ist ja ein anderes Thema. Na, da muss man aber dazu sagen, das war ja eine ganz kuriose Geschichte, weil als die Fanproteste so richtig Fahrt aufnahmen, gab es sowieso nur noch zwei Investoren, die überhaupt irgendwie an Bord waren, und auch der eine war schon, wurde ja schon irgendwie die Zahlungsbereitschaft irgendwie geprüft, also dementsprechend am Ende war es eigentlich nur einer, und wenn du mit einem nur verhandeln willst, dann hast du halt irgendwie auch als DFL nicht so die richtigen, das richtige Druckmittel von dem zweiten Verhandlungspartner. Ja. Muss man so zu sagen. Ja, aber trotzdem. Also, es sind die kleinen Dinge, an denen ich mich heutzutage erfreue, weil ich habe ja so viel Zeit, mich an Dingen zu erfreuen, weil man ja im Stau steht plötzlich. Ja gut, ich meine, Stau kann man ja im Bus beispielsweise ganz praktisch überbrücken. Kann man? Wie? Ja, du könntest zum Beispiel hinten in den Bus so drei Tische reinmachen und dann Speed-Dating. Ah. Dadurch, dass ja quasi diese ganzen Landeier da jetzt mitfahren, und die normalerweise sehen die sich ja nicht in dieser langgezogenen Bahn. Im Bus ist es wesentlich kompakter. Ja. Und du kannst ja dann quasi so drei Tische hinstellen, brauchst du drei Single-Damen, drei Single-Herren, dann hast du noch mal den alternativen Donnerstag, dann hast du noch den lesbischen Freitag oder sowas. Und schwuppsiwupps hast du quasi, ja, dort. Und natürlich kann auch jeder zuschauen. Das heißt auf Deutsch, du hast dann auch noch mal dieses voyeuristische Bachelor-Bumsi im Bus, Bachelor in Paradise, Adam sucht Eva, okay. Gandalf sucht Frodo, was weiß ich was. Okay. Also ich hatte ja ein bisschen... Jetzt, stopp, mir fehlt noch eine Frau sucht Frau-Geschichte. Mona sucht Lisa. Hm. Ja, Gandalf sucht Frodo war auch nicht besser, finde ich, aber... Das ist das, was mein Kopf mir hergegeben hat. Es tut mir leid, mein Kopf gibt mir nur das her, was er halt hat. Thelma und Louise lagen dir zu Füßen. Die hatte ich nicht auf der Pfanne. Das ist Die lesbischen Ikonen überhaupt. Egal. Also ich hatte, aber das erklärt auf jeden Fall, deine Idee erklärt auf jeden Fall einiges. Ich hatte bislang irgendwie... Alice und Sarah. Oh. Oh. Pazifistische, naja. Alice. Oh, nein! Das ist ideologisch alles nicht so weit auseinander. Okay. Guti, ich meine, du kannst natürlich in so einem Bus viel mehr machen. Oder hast du jetzt noch was irgendwie zu diesem Speed-Dating-Ding zu sagen? Weil naja, also ich hatte bislang die Theorie tatsächlich, dass da immer weniger Leute in diesem Schienenersatzverkehr sind und man plötzlich doch mehr Platz hat, weil die sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auf die Bahngleise gelegt haben. Aber das ist schon plausibel, dass das wegen Dating, die jetzt anderweitig beschäftigt sind und rumkanickeln. Nein, die Idee ist wirklich in den Schienenersatzverkehr quasi so ein Speed-Dating einzubauen. Ja, ich nehme an, also man kommt sich beim Schienenersatzverkehr ja schon sehr nahe, weil du ja schon erläutert hast, dass so ein Bus nicht die gleichen Kapazitäten hat wie so eine S-Bahn mit drei Elementen. Also ich war ein bisschen, also es ist ja durchaus plausibel, dass die das quasi als Speed-Dating benutzen, nur halt mehr so direkt über Körperkontakt und Kuscheln. Okay. Weißt du, wenn man schon mal so aneinander hängt, allein schon wegen der statischen Aufladung kann es passieren, dass man da aus Versehen jemanden mit nach Hause nimmt. Ja, ich meine, was man natürlich auch machen könnte in so einem Schienenersatzverkehrbus, kann man ja mal so ein bisschen Menschenexperimente machen, keine Ahnung, so Duftbäume, die Endorphine abgeben. Ich glaube, Schienenersatzverkehr ist ein großes Menschenexperiment, aber was hast du für Ideen noch außer Endorphin abgebende Duftbäume? Na, Endorphin abgebende Duftbäume ist das Experiment, dass du den Menschen quasi glücklich machst unterwegs. Ich glaube, mit Schienenersatzverkehr macht man keine Menschen glücklich. Ja doch, mit Endorphinausschüttung schon. Mhm. Du hängst da quasi wirklich so Endorphin-Sprühanlagen rein und dann hast du quasi so. Nicht? Ah. Das ist der Grund, warum die beim Schienenersatzverkehr die hinterste Tür von dem Gelenkbus nicht mehr aufmachen, weil die Endorphinsprühanlage nur vorne installiert ist. Damit ja, deswegen heißt es ja auch bitte vorne einsteigen. Ja, das ist ja, bitte vorne einsteigen ist ja nur wegen Ticketkontrolle. Das ist bei Schienenersatzverkehr illusorisch. Hm. Die kontrollieren bei okay. euch. Also bei uns werden keine Tickets im Schienenersatzverkehr kontrolliert. Weil also ich fahre hier keine Busse. Ja, also Schienenersatzbusse, nicht normale Busse, aber dann muss man ja, du musst den Leuten ja schon mühsam beibringen, welche Strecke sie fahren müssen. Ich habe es eines denkwürdigen Morgens geschafft, dass ich es erlebt habe, dass der Bus dreimal auf der Strecke rückwärts gefahren ist, weil er die falsche Abbiegung genommen hat. Ist auch sehr witzig. Also Busfahren rückwärts ist auch eine ganz andere Art von Nervenkitzel. Das ist, das war wie ganzer Tag Europapark. Okay. So vom Adrenalin-Level her. Na, ich hatte hier witzigerweise noch keinen Schienenersatzverkehr. In Leipzig selber. Ja gut, das liegt daran, dass du im Homeoffice arbeitest und deine Wohnung nicht mehr verlässt. Aber also, ich glaube, ich weiß, was ich dir zum Geburtstag schenke. Du kriegst so einen Bausatz, so hier H0-Schienen, aber ohne Zug. Und dafür so einen ferngesteuerten Bus. Also erstmal. Ich verlasse durchaus das Haus. Aber meistens fahren hier die Bahnen schon. Gelegentlich ist es so, dass wenn die Straßenbahn hier, ach doch, stimmt, wir hatten letztes Jahr, hatten wir Schienenersatzverkehr. Stimmt. Siehst du? Stimmt. Dunkle Erinnerung. Was übrigens sehr gut war, denn dadurch, dass die Schienen umgebaut wurden, musste natürlich aus der Straße, in der das Ganze stattfand, umgelegt werden. Stimmt, dunkle Erinnerung. Warum habe ich das verdrängt? Achso, ja, weil es eine glückliche Zeit war. Der Bus wurde nämlich umgeleitet. Aus der Hauptstraße, in der die Schienen sind, wurde ja eine Parallelstraße weiter verlegt und in der leben wir. Und entsprechend konnten wir quasi zur Tür raus und hatten den Bus vor der Tür. Die Straßenbahn hätten wir uns nicht gerne vor der Tür gehabt, den Bus schon. Warum hättet ihr die Straßenbahn nicht gerne vor der Tür gehabt? Weil die Schienen nicht so leise sind, ja. Okay, also ich finde tatsächlich, man gewöhnt sich dran, aber gut, das ist ein anderes Thema. Stimmt, warum? Aber jetzt erklär mir mal bitte, warum habe ich das verdrängt mit dem Schienenersatzverkehrbus? Warum habe ich das verdrängt? Weil du nie gefahren bist. Doch, regelmäßig sogar, weil das tatsächlich eigentlich der wesentlich bequemere Weg war, mal schnell einkaufen zu gehen, um zwei Haltestellen zu fahren oder eine Haltestelle fast nur zu fahren, weil die eine zwischendurch wurde ja nie angefahren. Liegt es an der traumatischen Erfahrung, die Schienenersatzverkehr an und für sich darstellt. Ich meine, das erzittern ja Menschen, wenn man das Wort Schienenersatzverkehr sagt. Das ist ja so wie, keine Ahnung, manche Menschen erzittern, wenn das Wort Innenrevision fällt. Ich weiß warum. Wahrscheinlich hatte ich eine Schienenersatzbustherapie in der Zwischenzeit schon. Eine Schienenersatzbustherapie, ist das quasi, ist das irgendwie, also richtige Therapie ist nicht drin, stattdessen liest man ein Marie Kondo-Buch oder was? Nee, du bekommst ja tatsächlich, vielleicht gehen ja solche Busunternehmen auch hin oder solche Verkehrsunternehmen hin und therapieren quasi diese ganzen Schienenersatzverkehrleute. Es kann natürlich auch sein, wurde mir das weg hypnotisiert oder meditiert oder sonst irgendwas. Es gibt doch auch immer solche Schienenersatzverkehr-Wettbewerbe. Ein Schienenersatzverkehrswettbewerb? Ja. Quasi so Bus-Instagram oder sowas. Bustagram. Die schönsten Selfies aus dem Schienenersatzverkehr, weißt du, so SEV-Live. Ja, juhu. Und die besten Bilder oder die hilfsbedürftigsten Bilder gewinnen wahrscheinlich, eine echte Therapie, einfach eine Schienenersatzverkehrstherapie, bei der dann auch noch die Therapie wegtherapiert wird, damit du sie gar nicht mehr in Erinnerung hast. Damit quasi das ganze schreckliche Erlebnis weg ist. Zweiter Platz ist übrigens eine Führung durch eine Buswerkstatt. Es ist auch nicht schlecht, ja. Oder dir wird die Existenz von Fahrplänen einfach wegtherapiert, damit du dich nicht mehr darüber aufregen kannst, dass der Bus jetzt 20 Minuten zu spät kommt, weil Olaf Scholz das hiesige Werk mit Stern besucht hat und deshalb diverse Straßen gesperrt werden müssen. Ja gut, aber du musst denen ja die Straßen sperren, dem willst du ja nicht begegnen, also nicht mal bei Nacht. Ja gut, deshalb war ich an dem Tag ja auch nicht in der Stadt, wo das Werk mit Stern steht. Aber ich bin halt schienenersatzverkehrsbedingt daran vorbeigefahren. Noch größer, großflächiger umgeleitet. ja, richtig. Also es ist schon wild. Und ehrlich gesagt, habe ich mich da noch, ich frage mich ja noch umso mehr, wieso Menschen sich freiwillig das antun, mit dem Auto zu fahren. Ich weiß es nicht. Also ich muss mir jedes Mal, wenn ich den GDL-Streik lese, muss ich immer denken, hui, dann fahre ich halt wieder nicht nach Zentrale. Fahre ich halt wieder nicht in die Firmenzentrale draußen auf der grünen Wiese. Dann bleibe ich halt an dem Tag doch daheim. Und manche Menschen sagen, hey, das wäre doch total die tolle Idee, wenn du doch mit dem Auto kommst. Ja, wenn ich mit dem Auto komme, dann hat die Gesellschaft verloren. Dann hat die Gesellschaft bewiesen, dass sie es nicht schafft, dass Menschen nicht mit dem Auto fahren müssen. Dann nötigt die Gesellschaft mir auf, mit dem Auto zu fahren. Ja. Also, das ist nicht gut. Das ist tatsächlich das einzig Gute an Schienenersatzverkehr, dass ich mich noch mehr darüber freuen kann, was der Genosse Klaus so alles anstellt. Das betrifft mich zur Abwechslung nicht. Wie könnte man den Schienenersatzverkehr jetzt noch für dich attraktiver machen? Indem Snackbar? Man den, nee, also am attraktivsten wäre Schienenersatzverkehr ja, gut, das über das Attraktivste sprechen wir nicht, das ist FSK 18. Aber man könnte ja einen Schienenersatz. Wir sind explicit. Du ja, darfst aber das, es sagen. Das ist sehr explizit. Es hat was mit Busfahrern zu tun. Also du hättest gerne einen Darkroom. Das wäre geil. Mit Busfahrern. Oh ja. Toll. Ja, attraktive Busfahrer für den Anfang wäre ja auch schon mal schön. Aber am allerschönsten wäre irgendwie ein Schienenersatzverkehr. Also kann man nicht einfach statt Busse zu fahren, da, wenn man da an den Gleisen was macht, bevor man das macht, Ersatzgleise daneben legen und da Züge drüber fahren lassen? Also zumindest, ja, wenn der Ersatzverkehr 3 Monate dauern soll. Gott hat die Welt, ja, in 6 Tagen erschaffen. Da wird man ja wohl auch irgendwie Gleise legen können in der Zeit. Gott war aber auch kein Christdemokrat. Ja gut, Klaus Weselski ist ja auch nicht für die DB-Infrastruktur zuständig. Der bestreikt ja die DB-Personenverkehr. Und DB Cargo. Und DB Cargo, aber nicht die DB-Infrastruktur. Das, also von daher, und außerdem sind, ist die FDP doch zuständig für Verkehr und Bahn, und Schienenlegen ist doch irgendwie hier Wirtschaftsstandort und Investitionen und so. Ja, aber dann müsstest du das Ganze ja auch beschildern, und wir wissen ja, wir haben insgesamt zu wenig Schilder. Kann man da nicht was mit KI machen? KI-Schilder? Außerdem haben Züge doch so Leuchtsignale. Ja, nur das funktioniert ja nicht. Ich habe gelernt, dass in einer Stadt am Neckar selbst Straßenbahnen in der Zwischenzeit kollidieren. Ja, das ist aber tatsächlich tragisch und noch nicht geklärt. Und das hatte nichts mit, glaube ich, Schildern zu tun. Magst du erklären, was da passiert ist? Warum? Also für mich, als ich dort gewohnt habe, ist das nie passiert. Das stimmt, glaube ich, nicht, weil es gab schon mal einen ähnlichen Unfall, als du da gewohnt hast. Ist aber auch, wie gesagt, so entweder was in den 80ern oder in den 90ern. Aber nicht in der Stadt am Neckar, sondern in der Stadt am Nesenbach. Es war nicht auf der Stuttgarter Seite, es war nicht auf der Untertürkheimer Seite. Aber es war in Wangen, und Wangen ist Großraum, Stuttgart nicht. Also groß. Das ist schon Großstadt Stuttgart, das ist nicht das ist Bezirk Nesenbach-Seite. Ost, und damit ist das Kernstadt Stuttgart. Also vom Wangener Ufer kannst du ganz geschmeidig in den Neckar hupfen, glaub's mir. Ich habe da mal Fahrprüfung gemacht. Ja, das ist richtig, aber es ist dann immer noch die Stadt, die an den Neckar grenzt, und nicht die Stadt am Neckar. Ja, also Wangen ist am Neckar, so. Genau, da ist eine Straßenbahn einer anderen hinten drauf gefahren, und tragische Geschichte, die Straßenbahn davor hätte nicht da stehen sollen, wo sie gestanden hat. Die musste halten, weil irgendein Signal nicht so geschaltet war, wie es hätte geschaltet werden sollen. Aber kein Mensch weiß, warum die hintere Straßenbahn in die vordere reingefahren ist. Ach so, okay. Als ich sagte, sowas ist bei mir noch nie passiert, meinte ich, dass ich kollidiert. Ich dachte, sie sind aufeinander zu. Nein, ja, so klangen die ersten Meldungen tatsächlich. Und ich habe mir auch diese Frage gestellt, wie das passieren kann, weil ich nicht genau wusste zu dem Zeitpunkt, auch wo es passiert ist, aber so grob eine Ahnung hatte und wusste, dass die da auch zweigleisig sind. Ja, eben, deswegen dachte ich so, wie passiert es, dass der Fahrer die Bahn auf die zweite Schiene nach links rüber lenkt oder nach rechts rüber lenkt, je nachdem, nach links rüber lenkt, er muss ja immer nach links rüber, eine muss ja nach links gehen. Also wer ist an welcher Stelle falsch abgebogen auf die andere Schienenseite rüber und dann hat dann noch weiterhin Gas gegeben? Ja, aber nee, in dem Fall ist die eine, ich glaube, die 4 ist der 9 hinten drauf gefahren oder so. Für die Stuttgart Ultras. Ja, also die 6 der 9 wäre jetzt viel geiler gewesen, das wäre eine 69 gewesen, das hätte ja schon mindestens schon mal Humor, aber... Das wäre witzig, aber die 6 und die 9 fahren, glaube ich, nicht auf der gleichen Strecke. Aber ja, also... Aber wie gesagt, also Dr. Knoppers ist auch sofort zum Ort des Geschehens geeilt und das, obwohl kein Fässchen zum Anschlagen rumstand. Also es muss schon ein... Es muss schon wichtig gewesen sein, weil wenn in Stuttgart gegen rechts demonstriert wird, dann ist ja auch kein Fässchen da, dann sieht man Dr. Knoppers in der Regel nicht. Inspektor Knoppers, bitte. Inspektor Knoppers. Inspektor ja. Knoppers ermittelt. Wahrscheinlich persönlich, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich hätte noch so zwei Sachen, die du über den Schienenersatzverkehr vielleicht gar nicht weißt. Oh. Ja. Ich weiß es alles über Schienenersatzverkehr, glaub mir. Hast du schon mal von Bus-Geocaching gehört? Nein. Es gibt in Schienenersatzverkehren Geocaches. Ernsthaft? Also in diesen Bussen sind kleine Schätze versteckt und da kann man sich quasi eintragen. Es ist natürlich in jedem Schienenersatzverkehrs-Sammelsurium immer nur in einem Bus. Das heißt auf Deutsch, du musst irgendwie immer an der richtigen Stelle im richtigen Bus gucken. Ja. Ich finde die Idee brillant. Also muss es sich ja irgendwie schön machen. Ja eben. Deswegen setze das mal um. Das war meine Idee. Du musst es umsetzen. Ich habe hier noch so einen Ü-Ei-Behälter da. Ihr werdet also morgen im RE14 Schienenersatzverkehr irgendwas verstecken, liebe Elite-Wombatantinnen, Wombatanten und Wombathunden. Ja, ich hätte noch eine Ausbaustufe davon. Bin ich gespannt. Doppeldeckerbusse. So richtig. Und zwar rote englische. Ja, wegen mir können es auch gelbe sein. Mir ist das Wumpe. Und zwar unten quasi für die Leute, die an der nächsten Haltestelle raus müssen. Mhm. Und wenn du jetzt schon so über Land fährst, braucht es ja eine Weile. Da kannst du oben quasi, keine Ahnung, eine Bühne einbauen, kannst da entweder Impro-Theater spielen, so die schönsten Schienenersatzverkehrsstücke. Oder, keine Ahnung, du kannst eine Karaoke-Bühne mal einmachen. Also, keine Ahnung, so ein Weekly Changing Program. Weißt du, so Montags-Rave. Mhm. So After-Work-Rave. Dienstag-Open-Mic. So Hip-Hop-Open-Mic. Open-Mic klingt irgendwie nach Darkroom. Am schmutzigen Donnerstag dann vielleicht, aber... Dann machst du irgendwie, mittwochs machst du dann so Karaoke? Mhm. Donnerstags, keine Ahnung, Stand-up-Comedy? Busfahrer erzählen die schönsten Fahrgastgeschichten? In 20 ja. Sprachen. Und freitags ist dann so Busquiz, weißt du, so mit den lustigsten Fragen, die über die Woche irgendwie entstanden sind. Ist das hier der Bus nach Herrenberg? Genau, und dann musst du so ausfüllen. Das ist so Pappquiz, kennst du doch. Das ist super, ja. Und dann könnte man, kann man auch irgendwie Teams bilden. Also die Leute, die sich eh immer die ganze Woche einen Bus geteilt haben, gegen die, dann wird so quasi, werden die in Kleingruppen durchmischt, damit man in mehreren Bussen das veranstalten kann. Wer bislang um 10 nach 7 gefahren ist, muss dann halt am Freitag, dann wird ausgelost, wer um 20 nach 7 und wer um 7:30 fahren muss. Ist gar nicht so schlecht. Ja. Das wäre echt entertaining. Dann wäre ich mit dem Schienenersatzverkehr, glaube ich, auch versöhnt. Siehste, und dann noch Endorphine. Dann noch Endorphine, ja, das wäre super. Also, ja. Also, ich meine, also das wäre wirklich bitter nötig. Ich schicke das gleich, schicke den Podcast gleich an die Dings hier von der S-Bahn Stuttgart. Weil die Lage ist mittlerweile so schlimm, dass ich mich sogar darüber freue, wenn ich zur Abwechslung nicht Schienenersatzverkehr habe, sondern nach Tübingen darf. Wenn es eine größere Strafe gibt als Dr. Knoppers, dann ist es Boris Palmer. Ja. Naja, okay. Halle hat jetzt auch nicht gerade den sympathischsten Bürgermeister erwischt damals. Habt ihr den auch aus dem Ländle importiert? Hat Lothar Späth den mitgebracht? Nee. Aber der Bürgermeister von Halle, also die lustige Stadt auf der anderen Seite der Landesgrenze, hatte einen Bürgermeister, der hatte es sich tatsächlich zur Aufgabe gemacht, jeden Tag unter Corona-Bedingungen eine Pressekonferenz zu geben über die aktuelle Lage in der Stadt. Jetzt muss man dazu sagen, Halle ist kleiner als die drittgrößte Stadt in Sachsen. Ja. Also Halle ist kleiner als Chemnitz. Ja. Und das will schon was heißen. Ja, gut. Und Halle ist nur 1000 Einwohner größer als Magdeburg. Ja. Und damit das waren auch übrigens alle 100.000 Städte, 100.000er Städte in Sachsen-Anhalt. Aber dieser Bürgermeister hat sich tatsächlich zur Aufgabe gemacht, jeden Tag eine Pressekonferenz zu geben für die Stadt Halle, für die Lage in der Stadt Halle. Ja. Eine Pressekonferenz. Also nicht so irgendwie so mal kurz, wir geben mal kurz die Zahlen raus über irgendeinen Social-Media-Fuzzi, der sie dann auch auf der Webseite irgendwie abdrucken lässt oder sowas. Nein, es war der Oberbürgermeister persönlich immer anwesend. Ja. Und der hat dann tatsächlich was gemacht? Gedrängelt beim Impfen. Ah. Als man doch angefangen hat zu impfen, hat man doch gesagt, es darf nur ab einem gewissen Alter. Und dann hat er sich quasi einfach in diese Liste mit reingetragen. Oder hat sich einfach nur beim Impfen auch impfen lassen. Ja, der ist inzwischen da zurückgetreten. Beziehungsweise, nee, er ist suspendiert. Und bis zur nächsten Bürgermeisterwahl einfach suspendierter Oberbürgermeister. Ja. Natürlich bei vollen Bezügen. Natürlich. Oder fast vollen Bezügen. Also, aber da überleg mal, wenn du der Oberbürgermeister einer nicht ganz so großen Stadt im Bundesland bist und eine Krankheit im Land grassiert, die das Potenzial hat, Menschen zu töten, dann hast du natürlich daran, täglich eine Pressekonferenz zu geben, um dann irgendwann möglicherweise ja mitzuteilen, dass die eigenen Todesraten so gering sind, dass man plötzlich die größte Stadt des Bundeslandes ist. Sie sind ja größer als Magdeburg. Sie sind ja die größte Stadt des Bundeslandes, aber halt nur 1000 oder 2. Achso, sie sind die größte. Ja gut, dann muss man seinen Vorsprung natürlich kommunizieren. Oder halt die größte Stadt Deutschlands werden. Ja, da ist Berlin ein bisschen... Deutschland. Weit, weit voran. Wir reden über Deutschland, nicht über Berlin. Ja, die größte Stadt Deutschlands. Berlin ist die größte. Berlin ist ein ganz eigenes Thema für sich. Gut. Also, wir halten fest, du bist nicht zufrieden mit dem Schienenersatzverkehr, wie er aktuell geregelt wird. Ich habe versucht, dir Tipps zu geben und wir haben rausgefunden, dass eine Snackbar und vielleicht Entertaining-Programm im Doppeldeckerbus die Lösung wäre für dich. Das ist schön. Genau das werden wir jetzt dann der VVS, der S-Bahn Stuttgart, mitteilen und vielleicht anderen Städten einfach auch als Modellversuch geben. Wer immer es auch machen möchte, soll das tun. Wir kehren nochmal zurück. Ich sage adieu, aber wir kehren nochmal zurück zum Thema Busflirting. Also, hey, schöne Haltestelle, bist du auch hier im Schienenersatzverkehr? Ist natürlich der schlechteste Anmachspruch, aber ich sage adieu und du verrätst unseren Elite-Wombatantinnen und Elite-Wombatanten noch deine drei ultimativen Anmachsprüche im Schienenersatzverkehr. Tschüss. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen, ich war auf das schöne Wort vorbereitet, dass ich jetzt ungefragt einfach mitliefere. Und ich kann es aber immerhin verbinden, es gibt jetzt keine Top 3 Anmachsprüche, aber es gibt den Top 1 Anmachspruch für den SEV, nämlich, hey, wusstest du eigentlich, dass Omnibus für alle heißt? Ciao.